Kundgabe 4750. Empfangen durch Bertha Dodder am 30.09.1949. Irdische Sorge unnötig. Hilfe Gottes. Sorget euch nicht um irdische Dinge, sondern überlasset diese Sorge mir. Wisset ihr denn, was ich euch zugedacht habe? Wisset ihr, was ich euch verweigere? Und warum ich euch das eine gebe und das andere nehmen will? Ich aber weiß, was gut ist für euch, und enthalte euch wahrlich nichts vor, was euch nicht schadet. Nun aber, da ihr meine Knechte seid, ist jede Sorge um Irdisches unnötig, weil der, in dessen Diensten ihr steht, übergut für euch sorget und um alle eure Bedürfnisse weiß und sie decken wird, weil er euch liebt. Sorget nicht, was morgen sein wird, aber habet Acht, wie eine jede Sorge in nichts zerstiebt, so ihr sie mir gläubig anvertraut habt. Was euch drückt, das traget zu mir, und ich nehme euch sicherlich eure Last ab, so ihr nur vollgläubig zu mir kommet, so ihr in mir euren Vater sehet und nun wie ein Kind zum Vater zu mir sprechet, um Hilfe in eurer Not. Denn ich warte nur auf euren Bittruf, und so wie dieser aus dem Herzen zu mir emporsteigt, erhöre ich ihn. Wisset aber auch, dass ihr kurz vor dem Ende steht und dass ihr darum auch die Notzeit durchleben müsset, die ich euch angekündigt habe, dass ihr darum noch so manchen Prüfungen ausgesetzt seid, die ich aber nur darum über euch kommen lasse, um euch zu einem starken, unüberwindlichen Glauben zu verhelfen. Aus jeder Not des Leibes und der Seele befreie ich euch wieder und mache mich dadurch allen erkenntlich, die ein Zeichen von mir verlangen, von meiner Gegenwart, von meiner Liebe und Allmacht. Doch weise seid ihr, so ihr alle irdischen Sorgen unbeachtet lasset, so ihr nur eifrig und still für mich arbeitet und euch nur fest an mich anlehnet, mit der festen Zuversicht, dass ich alle eure Sorgen auf mich nehme und euch gebe, was ihr benötigt. Dann könnet ihr wahrlich meiner Hilfe gewiss sein, denn ich weiß um alle eure Nöte und werde sie beheben, so es an der Zeit ist. Amen.